Irdisches Hyperborea. Otto Rahn sagt, als Mythos müssen wir die Enthüllung einer fernen Welt verstehen, in welcher der Mensch unmittelbar der Macht der göttlichen Welt unterworfen war. Der frühere Held war somit umgeben von den Seelen seiner Ahnen, von Geistern, von Göttern. Er sah sie, und wenn er in den Kampf eintrat, überlebten alle zusammen oder sie starben. Im Wettstreit war es seine Walküre, die in Wirklichkeit in ihm kämpfte, die in seiner Nähe war. In der Göttlichkeit nahm der Held sich selbst wahr, wie er gewesen ist. Was Hitler betrifft, wird man ihn nicht verstehen können, wenn man nicht begreift, dass er auch so gelebt und seiner Zeit diesen ursprünglichen, legendären Sinn gegeben hat. Die Vögel und die Flüsse sprachen zu ihm wie einst. Sie kamen vom himmlischen Berg herab, die Edda sagt es. In den alten Zeiten, als die Adler sangen, flossen die heiligen Wasser vom Berge des Himmels. Die Edda bezieht sich auf eine sehr alte, schon längst vergangene Zeit. Die Edda-Lieder, die bis zu uns gelangten, sind die neue Edda, zusammengefasst von einem isländischen Abgeordneten, selbst im 13. Jahrhundert von Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide und von dem Troubadour Bertrand von Born. Es war der Skalde Snorri Sturluson, der in Reykjahold, Island, im Schatten der Vulkane gelebt hat. Doch seine Edda war nicht die ursprüngliche Sage, auch wenn sie die Nini beinhaltet, ein isländisches Wort, das Heimweh, Erinnerung bedeutet. Genau wie die Minne der germanischen Minnesänger gleichen Alters wie Snorri, die Erinnerung an eine verlorene Liebe zu Anfang der Zeiten im fernen Thule besangen. Wo? Die ersten Siedler in Island werden von Norwegen um das Jahr 1000 gekommen sein. Vor dem berühmten christlichen Heiligen König Olaf flüchtend, der, um sie zu bekehren, ihnen Beine, Hände und sogar den Kopf abschlagen ließ. Das berichtet selbst der Skalde Sturluson in seiner Heimskringla. Erdkreis. Doch Island war bereits viel früher bewohnt, nur dass jene Leute verschwunden sind, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, genau wie in Grönland. Wo lag Thule? Strabon, der griechische Geograph, der im Jahre 24 nach Christus in Rom starb, behauptete, dass Thule sich 6 Schifftagsreisen nach Norden zu von Großbritannien aus befand. Dies stimmt mit der Lage Islands überein, sagt Rahn. Auch versichert er, dass Thulunes zu Deutsch Insel von Thulu heißt. Doch Thule bedeutet in Wirklichkeit Weiße. Und dieser Name erscheint in den Chroniken der Olmeken, Mayas, Tolteken, Azteken und sogar der Inkas und Mapuches. Er hat auch mit den weißen Göttern von Amerika zu tun, wohin möglicherweise die verschwundenen Hyperborea von Grönland und Island gelangten. Eketias von Abdera, der Lehrer Pythagoras, behauptete, dass die britischen Inseln von Hyperborea bewohnt waren und dass Stonehenge von ihnen erbaut worden sei. Dieser Minne wegen wollte Hitler nicht in England einfallen, Pytheas de Marcellis in Marseille, auch genannt Portus Veneris, Tür der Venus, ging 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung auf die Suche der Hyperborea. Seine Memoiren gingen verloren, genauso wie die schon erwähnte Studie des Professor Wirth. Vielleicht hat sich der Bericht in der Bibliothek von Alexandrien befunden. In seinem mysteriösen Buch »Das Gesicht auf der Mondscheibe« erzählt Plutarch uns von den Ogygias-Inseln im hohen Norden, jenseits von Großbritannien, wo die Sonne nur für eine Stunde am ganzen Monat untergeht. Auch erzählt er uns, dass der Gott Kronos Saturn unter jenem Himmel schläft, bewacht von einem Vogel, der ihm Honigwasser bringt, während er schon die ewig junge Zeit im Sant Jansa verschlungen hat, in der sich die Zeit und das Licht verwischten, in Erwartung der Wiederauferstehung und der Wiederkehr der neuen Zeit. Wem gehört das Gesicht, das im Mond zu sehen ist? Es sind die Griechen, die uns von Hyperborea berichten. Auch die Perser und die Indoarier beziehen sich auf sie, wie auf ihre Urheimat Aryabhaigi, noch vor den Griechen. Doch die Oralinda-Chronik, vermutlich eine Fälschung, gründet sich auf die authentischen Chroniken und Sagen der friesischen Völker, die sich der Zerstörung Hyperboreas erinnern unter dem Namen Atland oder Altland. Doch zweifellos ist es der Gesang Ragnarök, die Götterdämmerung der Zauberin Völa, die Norne Skuld der Edda, die uns besser und dramatischer das Ende von Hyperborea ins Gedächtnis ruft, als das Polsiedelland, das Gebiet des Baldur Apollo im Satya-Yuga im goldenen Zeitalter. Das Feuer. In der nordpolaren Zone, in einem heute verschwundenen Kontinent mit einem gleichmäßigen Klima, einer milden Sonne, taucht das irdische Hyperborea auf. Laut Jürgen Spanuth befindet sich dort das platonische Atlantis, regiert von Zwillingskönigen, die verschwanden, als der Komet, der in der griechischen Mythologie Phaeton gewesen ist, sich auf gefährliche Weise der Erde nähert. Heute nennen sie ihn Halley. Die Hauptstadt von Atlantis ist Basileia. Ich denke da an viel entferntere Zeitalter und glaube an mehr als nur ein Atlantis, dessen Untergang sich in der ewigen Wiederkehr wiederholt, innerhalb einer sich wiederholenden, spiralförmigen Zeit. Noch bevor das erste Eis in der Polarregion auf der Ebene der physischen Materie des Demiurg erscheint, lassen sich die göttlichen Männer und Frauen dort nieder. Vielleicht war es nicht mehr als ein Paar oder ein Mann alleine. Das Eindringen in die Materie eines Asen oder eines Wahnen. Wir sahen bereits, dass die Zahl eine später zu behandelnde Angelegenheit ist und dass in unmittelbarem Zusammenhang mit der Involution und dem Verfall steht. Das Ausmaß wird riesig sein. Danach wird die Zahl und das Blut kommen als ein nicht ganz materielles Fluidum, in dem die Erinnerung bewahrt wird und das Feuer des Vril kreist, das es gestattet, sich mit denen in Verbindung zu setzen, die auf der anderen Seite geblieben sind.